Welcome to F8. Mark Zuckerberg startete die diesjährige Entwicklerkonferenz F8 mit ein paar launigen Scherzen über das andere F8, dem achten Teil der Actionfilmreihe Fast and Furious. Am meisten kicherte wohl er selbst über seine Witze. Auch als er auf einen telefonbuchdicken Stapel Papier zeigte. Er habe sich mal ein paar Gedanken gemacht, so der Facebook-Gründer, und erwähnte sein Manifest Building Global Community, das er Mitte März veröffentlicht hatte. Eine globale Gemeinde zu errichten, das sei das Ziel von Facebook, so der 32-Jährige. This is an important time to work on building community. Es ist gerade jetzt wichtig. Wir leben in einer Zeit, wo die Gesellschaft gespalten ist und es liegt viel Arbeit an, Menschen einander wieder näher zu bringen. To help bring people closer together. Wie viel es noch zu tun gäbe, zeige auch die Tragödie von Cleveland, so Zuckerberg weiter. Am Ostersonntag war ein Video auf Facebook hochgeladen worden, das den Mord an einem älteren Mann in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio zeigte. Das Netzwerk war in die Kritik geraten, nachdem es über 2 Stunden dauerte, bis das Video des Verbrechens gelöscht und das Nutzerkonto des mutmaßlichen Täters gesperrt wurde. Man werde überprüfen, wie solche Inhalte in Zukunft schneller und leichter gemeldet werden können, hatte Facebook-Vize Justin Ossofsky schon vorher mitgeteilt. Doch bei der Auftaktveranstaltung der Entwicklerkonferenz F8 geht es vor allem darum zu präsentieren, was Facebook in den kommenden Monaten vorhat. Und das sei nichts weniger als die Etablierung einer neuen Plattform, wie Zuckerberg versprach. So if you take one thing away from today, this is it, right here. We're making the camera the first augmented reality platform. Erweiterte Realität oder Augmented Reality ist das Thema der Stunde, Akt 2 für Facebook, so Zuckerberg. Dabei lassen sich virtuelle Objekte in die reale Umgebung integrieren. Das Phänomen schickte vergangenes Jahr Millionen Menschen auf die Jagd nach virtuellen Pokémon-Figuren. Auch Snapchat hat gezeigt, wie populär es sein kann, wenn Nutzer ihren Selfies Hasenohren oder ein Hundegesicht verpassen können und wurde prompt von Facebook kopiert. Mit der Technologie könne man zum Beispiel auch virtuelle Notizen für Freunde an bestimmten Orten hinterlassen. Allerdings werde es dauern, bis entsprechende Angebote funktionstüchtig seien, warnte Zuckerberg. Er glaube aber, dass diese Technologie verändern wird, wie wir in Zukunft mit unseren Mobiltelefonen umgehen. Over time, I do think that this is going to be a really important technology that changes how we use our phones and eventually all of technology.